نقول الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir haben heute inshallah den 48. Fajr-Unterricht wir machen inshallah weiter das Buch Jami' al-Ulum wal-Hikam, die Sammlung des Wissens und der Weisheiten oder der Wissenschaften und Weisheiten. Ja. Von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Wir sind beim 10. Hadith an Abi Hurairah radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Also von Abi Hurairah رضي الله عنه, dass er sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, gewiss Allah Ta'ala ist gut und er nimmt nur Gutes an, und Allah Ta'ala befahl die Gläubigen, womit er die Gesandten befohlen hat. So sagte er, o ihr Gesandten, speist vom Guten und handelt Gutes. Und der Erhabene sagte, o ihr, die ihr glaubt, speist von dem Guten, von dem, womit wir euch versorgt haben. Und dann erwähnte er den Mann, der lange auf Reise ist, ungepflegt und staubig. Er richtet oder erhebt seine Hände zu dem Himmel und sagt, Ja Rab, Ja Rab, während aber sein Essen von Haram ist und sein Trinken von Haram ist und seine Kleidung von Haram ist und er wurde mit Haram ernährt, so wie kann so einen geantwortet werden? Überliefert bei einem Muslim. Überliefert bei Muslim, bei Imam Muslim rahimahullah. Ibn Rajab rahimahullah sagt, und wisse, dass die Gelehrten, dass es von den Gelehrten welche gibt, die das Handeln, ja, Handeln des Räubers und dergleichen in dem Geld oder mit dem Geld von jemand anderem, von jemand, also von dem Geld, das ihm nicht gehört, ja, sie machten das oder sie sagten, dass es davon abhängt, ja, dass es von der Erlaubnis des Besitzers des Geldes abhängt. So, wenn er erlaubt, dass er dann damit handelt, dass er damit irgendwas macht, dann ist es erlaubt. Und einige unserer Gefährten, die Hanabila, überlieferten eine Überlieferung oder erzählten eine Überlieferung von Ahmad, dass wer seine Zakat von geraubtes Geld rausbringt, ja, wer seine Zakat entrichtet von geraubtes Geld und der Besitzer erlaubte es danach, ja, dann ist es erlaubt und die Zakat fällt von ihm. Ja, nicht, die Pflicht der Zakat ist von ihm weg. Ebenso überlieferte Ibn Abi Musa, eine Überlieferung von Ahmad, dass er, wenn er einen Sklaven befreit, die Freiheit gibt, ja, wenn er die Sklaven eines anderen die Freiheit schenkt. Und er tut das für sich selber, einhaltend der Bürgschaft in seinem Geld. Und dann der Besitzer es erlaubt, dann ist es erlaubt und seine Befreiung gilt. Okay, und das ist der, das ein Widerspruch von das, was von dem Wortlaut von Ahmad, und es wurde von den Hanafiya, yani von Ahnaf, überliefert, dass er, wenn er ein Schaf stellt und er schlachtet es für seine Heirat und dann erlaubt er es der Besitzer, dann gilt das. Okay? Der zweite Aspekt von den Handeln des Räubers in dem oder mit dem Geld, mit dem gestohlenen oder geraubtes Geld, dass er es spendet von, aber für den Besitzer. Ja, ne, er spendet das Geld, aber mit der Absicht, dass diese Spende für den Besitzer gilt. Wenn er nicht in der Lage ist, es zurückzugeben. Oder zu seiner Erbschaft. Yani, er hat jetzt Geld genommen. Okay? Er hat Geld geraubt oder gestohlen. Okay? Und er ist nicht in der Lage, dieses Geld zurückzugeben. Und er ist auch nicht in der Lage, also den Besitzer zurückzugeben. Und er ist auch nicht in der Lage, dieses Geld den Erben des Besitzers zurückzugeben. Und dann spendet er dieses Geld mit der Absicht, dass es für den Besitzer gilt. Ja, so ist das erlaubt bei den meisten Gelehrten, davon Malik, Abu Hanifa und Ahmad und andere. Ibn Abd al-Birr sagte, Al-Zuhri und Malik und Thawri und Al-Awza'i und Layth sagten, dass der Räuber, wenn er dass derjenige, der von Ghanima etwas raubt, bevor sie geteilt wird, ja, das nennt man Rulul, ja, wenn die Leute, die Soldaten auseinandergehen und der kann nicht zu ihnen kommen, sie sagten, dass er dieses Geld den Imam, yani den Anführer, den Fünftel gibt und den Rest als spendet. Yani, wir wissen ja, dass Al-Ghanima ein Fünftel muss den Imam übergeben werden. Das hat bestimmte Zweigen oder bestimmte Sachen, wo das ausgegeben wird als Spende für Allah und seinen Gesandten und die Qurba und die Armen und die Verwandtschaft und so weiter, die Verwandtschaft des Propheten, yani, und die Waisen, und der auf Reise ist und so weiter. Das heißt, ein Fünftel muss gespendet werden. Okay? Und das macht eigentlich der Imam, der Khalifa. Okay? Der Anführer der Muslime. Und der Rest, der Ghanima, wird auf die Soldaten geteilt. Und der Rest wird geteilt. So, wenn er es jetzt dieser Ghanima genommen hat und gestohlen hat, bevor sie geteilt wird, dann gibt er ein Fünftel den Imam und teilt und spendet den Rest. Dies wurde überliefert von Ubad ibn Samit und Muawiyah und Hassan al-Basri. Und das ist ähnlich wie der Madhab von Ibn Abbas und Ibn Mas'ud, weil sie der Meinung waren, dass er das Geld spendet, dessen Besitzer nicht bekannt ist. Er sagte, und sie sind sich einig, dass über das Gefundene, egal ob Geld oder Besitz, ja, du hast es auf der Straße, das auf der Straße yani gefunden wird und dass man dessen Besitzer unbekannt ist, dass man das spenden darf, nachdem man den Besitzer kennt, aber jedoch nicht zu dem Besitzer kommen kann. Okay? Oder nachdem man nach dem Besitzer gesucht hat und nicht gefunden hat. Und sie machten das. Entweder haftet er dafür? Ha? Entweder zwischen Haftung und Belohnung. Ja, nee, entweder er haftet dafür oder er wird dafür belohnt. Okay, also wenn der Besitzer bekannt wird, dann und der Besitzer das nicht zustimmt, dann haftet er oder er wird belohnt. Okay, ebenso das gestohlene Geld. Wenn er nicht mehr weiß, wessen Besitzer das ist, dass er das spendet, okay, dass er das spendet, ist besser für ihn. Und es wurde von Malik ibn Dinar überliefert, dass er sagte: Ich fragte Ata ibn Abi Rabah über denjenigen, der Haram Geld hat und der kennt die Besitzer des Geldes nicht und der will davon auskommen. Ja, nee, er will das loswerden. Ja? Er sagte, er spendet, er will von diesem Haram rauskommen. Er sagte, Ata ibn Abi Rabah sagte, er spendet es und ich sage nicht, dass dies seine Schuld befreit. Okay, dass dies ihn von seiner Schuld befreit. Malik sagte, dies war die Aussage von Ata, oder diese Aussage von Ata ist mir lieber als sein Gewicht Gold. Okay, und Sufyan sagte über denjenigen, Sufyan al-Thawri sagte über denjenigen, der von Leuten etwas Gestohlenes kauft. Er sagte, er soll es ihnen zurückgeben. Wenn er nicht in der Lage dazu ist, dann soll er es alles spenden. Soll er es allesamt spenden. Und er darf nicht sein Kapital nehmen. Und er soll nicht sein Kapital, Jan, das Geld, mit dem er, Jan, wenn er jetzt etwas um 50 Euro gekauft hat, okay, dann soll er nicht, ja, nee, es verkaufen und seine 50 Euro wieder nehmen, sondern er soll alles spenden. Ebenso sagte er über denjenigen, der etwas kauft, ja, über dem oder bei dem das handelt damit, ja, oder jemand, der von jemandem was kauft, bei dem das Handeln mit ihm, mit denjenigen, ja, verabscheut wird, weil sein Geld zweifelhaft ist. Er sagte, er spendet den Preis, ja, nicht das, was er gekauft hat, ja, nicht den Wert davon. Okay, jedoch widersprach ihm Abdullah ibn Mubarak und sagte, er spendet auch den Gewinn. Er spendet vor allem den Gewinn. Und Ahmad sagte, er spendet den Gewinn. Ja, nee, es gibt den Preis, mit dem er das gekauft hat, ja, und es gibt den Gewinn davon. Ja, soll den Gewinn vor allem spenden. Ebenso sagte er über denjenigen, der Geld von seinem Vater geerbt hat. Und sein Vater, ja, war von denjenigen, oder sein Vater hat Sachen verkauft, ja, oder von Leuten gekauft, ja, oder verkauft, mit denen das Handeln verabscheut wird. Er sagte, er spendet den Wert des Gewinns und nimmt den Rest. Okay. Und es wurde von einer Gruppe von den Sahaba das gleiche überliefert, oder ähnlich wie dies überliefert, davon ist Umar ibn al-Khattab und Abdullah ibn Yazid al-Ansari. Und das Bekannte von Asch-Schafi'i rahimahullah über den Haram-Gelder ist, dass sie bewahrt werden, dass sie beschlagnahmt oder bewahrt werden, und er darf sie nicht spenden, bis diejenigen, denen das gehört oder die das verdienen oder deren Recht das ist, erkannt oder geforscht werden. Und Al-Fudayl ibn Iyad hatte die Meinung, dass derjenige, der Haram-Geld bei sich hat und er kennt seinen Besitzer nicht, dass er es vernichtet oder in Meer schmeißt und nicht spendet. Und er sagte, man kann Allah oder Allah nähert man sich nicht, außer mit das Gute. Jedoch ist das Richtige, das Spenden, dass man es spendet, dieses Haram-Geld, weil das Vernichten des Geld, ja, und dass man es einfach so verloren gehen lässt, ja, ist verboten. Okay. Und dass man es aufbewahrt für immer, macht dieses Geld, ja, dieses Besitz, ja, kann es ja, kaputt gehen oder ja, sein Wert oder es selber geht verdorben. Oder die Ungerechten können die Oberhand darüber bekommen. Jedoch, Ende soll nicht für denjenigen, der es verdient hat, ja, der es genommen hat, ja, damit es keine Näherung von ihm zu Allah Azzawajal mit dem Schmutzigen, sondern eine Spende von dem Besitzer. Ja, nee, er hat die Absicht, dass er diese Spende macht für den Besitzer, damit es ihn nutzt in der Akhira, wo er es nicht nutzen konnte in der Dunya. Okay. Dabei bleiben wir hier inshallah stehen. Wir bleiben hier inshallah stehen. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.